Die Eulen verbeugten sich ruckartig tief, was trotz ihrer erschreckenden Größe beinahe possierlich aussah. Die drei Tiefsinnenden bitten in Demut und Ehrfurcht um deinen Besuch, auf dass du ihnen die Frage lösest, die sie in ihrem langen Leben nicht lösen konnten. Bastian strich sich nachdenklich das Kinn. »Gut, aber ich möchte meine beiden Schüler mitnehmen.« »Wir sind sechs. Je zwei von uns können einen von euch tragen.« Bastian wandte sich zu dem blauen Djinn. »Illuan, hole Atreo und Xayide.« Der Djinn entfernte sich rasch. »Welche Frage ist es, wollte Bastian wissen, die ich beantworten soll?« »Großer Wissender, wir sind nur arme, unwissende Flugboten und gehören nicht einmal zum niedersten Rang der Mönche der Erkenntnis. Wie könnten wir dir die Frage mitteilen, die die drei Tiefsinnenden in ihrem langen Leben nicht lösen konnten?« Nach wenigen Minuten kam Illuan mit Atreo und Xayide zurück. Er hatte ihnen unterwegs rasch erklärt, worum es ging. Als Atreo vor Bastian stand, fragte er leise, »Warum ich?« »Ja«, erkundigte sich auch Xayide, »warum er?« »Das werdet ihr erfahren«, entgegnete Bastian. Es zeigte sich, dass die Eulen vorausschauenderweise drei Trapeze mitgebracht hatten. Je zwei von ihnen ergriffen nun mit ihren Krallen die Seile, an denen diese Trapeze hingen. Bastian, Atreo und Xayide setzten sich auf die Stangen und die großen Nachtvögel erhoben sich mit ihnen in die Luft. Als sie das Sternenkloster Gigam erreichten, zeigte sich, dass die große Kuppel nur der oberste Teil eines sehr weitläufigen Gebäudes war, das sich aus vielen würfelartigen Trakten zusammensetzte. Es hatte zahllose kleine Fenster und stand mit der hohen Außenmauer direkt an einem Felsenabsturz. Für ungebetene Besucher war es schwer oder gar nicht zugänglich. In den würfelartigen Trakten lagen die Zellen der Mönche der Erkenntnis, die Bibliotheken, die Wirtschaftsräume und die Unterkünfte für die Boten. Unter der großen Kuppel befand sich der Versammlungssaal, in dem die drei Tiefsinnenden ihre Lehrstunden abhielten. Die Mönche der Erkenntnis waren Phantasier der verschiedensten Gestalt und Herkunft. Aber wenn sie in dieses Kloster eintreten wollten, so mussten sie jede Verbindung mit ihrem Land und ihrer Familie abbrechen. Das Leben dieser Mönche war hart und entsagungsvoll und einzig und allein der Weisheit und der Erkenntnis gewidmet. Bei weitem nicht jeder, der es wollte, wurde in die Gemeinschaft aufgenommen. Die Prüfungen waren streng und die drei Tiefsinnenden unerbittlich. So kam es, dass fast nie mehr als 300 Mönche hier lebten, doch bildeten diese dadurch die Auslese der Klügsten in ganz Phantasien.